Berlin. Ha. Toll, Michael. 6.34 Uhr, 4 Minuten nach halb 7, 104.6 RTL. Die offizielle RTL Berlin Sommertemperatur 12 Grad, Höchsttemperatur heute 25 Grad. Heute fast den ganzen Tag über sonnig, gelegentlich einige Wolken. Aber gegen Abend kann es auch zu leichten Niederschlägen kommen. Wir grüßen Bernd, das schöne Hoch über uns. Hallo Bernd. Die Morgencrew um 6.38 Uhr, 22 Minuten vor 7. Gleich bei uns eine neue Serie, der 104.6 RTL Schwafeldetektor. Große Worte und deren wahre Bedeutung. Hier ist Tracy. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? 6.41 Uhr, 19 Minuten vor 7, 104.6 RTL, Offi und die Morgencrew. Zeit für das 60-Sekunden-Horoskop. Vorher allerdings noch eine Premiere. Wir starten eine neue Serie. Erleben Sie die Morgencrew auf der Spur großer Worte und ihrer wahren Bedeutung. Der 104.6 RTL Schwafeldetektor, Teil 1. Gleich. Vorher die offizielle RTL Berlin-Temperatur. Da bin ich ja mal gespannt. 12 Grad im Moment. Höchsttemperatur heute 25 Grad. Fast den ganzen Tag über sonnig. Gelegentlich einige Wolken möglich. Und gegen Abend kann es leichte, aber unbedeutende Niederschläge geben. Ja, wir sind nämlich auf der Spur von unglaublichem Gelaber. So sieht das nämlich aus. Möchtest du hören, den Schwafeldetektor? Ja, bitte, unbedingt. Okay. Der 104.6 RTL Schwafeldetektor. Große Worte und deren wahre Bedeutung. Heute die Fernsehmoderatorin. Also wissen's, gell? Nach der letzten Folge von Eine Chance für die Liebe mache ich jetzt erst einmal eine kreative Pause. Der 104.6 RTL Schwafeldetektor übersetzt. Ich bin gefeuert und hab noch nichts Neues. Zeitung heute. Wenn im Amt der Flachmann kreist, Suff im Senat, aus Frust, Langeweile, Ärger. Hilferuf aus Tunesien, der rätselhafte Tod eines fahnenflüchtigen Berliners. Und großer Service in Bild, der neue Mietenspiegel, wie viel Sie für Ihre Wohnung zu viel zahlen. Bild, lesen, was los ist. 6.45 Uhr. Das 60-Sekunden-Horoskop. Widder, Sie erweisen sich heute als ein kleiner Dickschädel. Versuchen Sie trotzdem mal einzulenken. Stier, Sie sind sehr unsicher, obwohl Sie bei Ihren Leistungen keinen Grund dazu haben. Zwillinge, schon lange haben Sie sich nichts mehr gegönnt. Gehen Sie doch heute mal einkaufen. Krebs, im Beruf kommt eine gute Nachricht auf Sie zu. Warten Sie es ab. Löwe, private Probleme sollten Sie unbedingt heute klären. Dann können Sie ungezwungen ins Wochenende gehen. Jungfrau, Amor hat den Pfeil heute genau auf Sie gerichtet. In Sachen Liebe ist das Ihr Tag. Waage, jemand ist nicht gut auf Sie zu sprechen. Versuchen Sie herauszufinden, woran das liegt. Skorpion, Ihre Sterne stehen günstig wie lange nicht mehr. Packen Sie jetzt alles an, was Sie immer vor sich hergeschoben haben. Schütze, in Ihrer Familie gibt es leichten Ärger. Lassen Sie sich dadurch nicht das Wochenende vermiesen. Steinbock, Sie sind jetzt etwas orientierungslos. Planen Sie jetzt jeden Schritt vor. Wassermann, Ihr Geldbeutel braucht jetzt eine kleine Verschnaufpause. Verzichten Sie also auf unnötige Anschaffungen. Fische, Sie haben jetzt die Chance, Ihr Wissen zu erweitern. Nutzen Sie diese. Pass auf am Morgen, mit Berlins Morgencrew, komm in die Gänge, hör zu. Pass auf am Morgen, mit der Morgencrew, auf RTL. 6.46 Uhr, 14 Minuten vor 7. Die Nachrichten gleich, die Themen jetzt. Sarajevo-Gewalt explodiert. Regierungsumzug. Berlin muss auf 16 Bundesbehörden verzichten. Fall Honecker. Chile will jetzt auch schnelle Lösung. Und das Wetter. 25 Grad. Mal Zeit haben wir dazu. Um 6.50 Uhr. Money don't matter tonight. Der Mai geht zu Ende und damit auch unsere Aktion zum Wonnemonat. Die 104.6 RTL Total Trips. Und wie es sich gehört, haben wir für das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Unsere vier Singles spielen heute nämlich um die Traumreise schlechthin. um eine einwöchige Ungerflugreise nach Sri Lanka. In 20 Minuten ist es soweit. 6.50 Uhr, 104.6 RTL jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale mit Dorothea Echte. Hallo Dorothea. Hallo, morgen. Indestructible oder unkaputtbar, wie eine Getränkefirma sagt. Punkt 7 Uhr, 104.6 RTL, hier sind Offi. Die Morgen Crew. Kurz vorm Wochenende, die größten Hits der 70er, 80er, 90er, natürlich auch in dieser Stunde. Außerdem das Total Trip Finale um eine Ungerflugreise eine Woche lang nach Sri Lanka. Simply Red und Something Got Me Started. 4:07:04 sind Offi und die Morgencrew auf 104.6 RTL. Und hier wieder eine Meldung aus unserer beliebten Reihe. Wer es glaubt, ist selbst dran schuld. Treue steht danach nämlich in den USA ganz hoch im Kurs. In einer Umfrage unter 4000 Männern und Frauen immerhin sagten 86% der Frauen und immerhin 67% der Männer, dass sie niemals Ehebruch begehen würden. Sie würden sogar treu bleiben, wenn sie sicher gehen könnten, nicht beim Fremdgehen ertappt zu werden. Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Passt irgendwie zu den Turteltrips. Wer nach Sri Lanka fliegt, erfahren wir in knapp 6 Minuten. Hier sind Dexys Midnight Runners. Come On Eileen, die Dexys, Midnight Runners, 8 Minuten nach 7, 7 Uhr und 8. Eine Insel wie im Paradies mit endlosen, langen, unberührten Stränden, Kokospalmen und garantiert schönem Wetter. Das ist Sri Lanka, ganz ohne Hoch Bernd, so wie wir es hier im Moment haben. Das letzte Reiseziel der 104.6 RTL Total Trips. 4 Singles, 2 Gewinner und einen Traumurlaub mit Ungerflugreisen nach der offiziellen RTL Berlin-Temperatur. 13 Grad im Moment, Höchsttemperatur 25 Grad, heute fast den ganzen Tag über sonnig. Gegen Abend einzelne unbedeutende Niederschläge möglich. Und das Hoch Bernd sorgt auch am Wochenende für warmes und sonniges Sommerwetter. Danke Bernd, und jetzt legen wir mal richtig los hier. Das Finale, das ist meine Fanfare, was? Der letzte Turteltrip, die letzten 4 Singles, also die letzten 4 Singles bei uns in der Aktion, ne? Nicht die letzten hier bei uns im Studio. Eine einwöchige Flugreise nach Sri Lanka, und um die spielen Roswitha Jarosch, 30, kaufmännische Angestellte, Lillemor Malau, 22, Studentin und Model, Martin Hallmann, 27, Polizist, und Sven Ulrich, 23, Computertechniker. Guten Morgen zusammen. Morgen. Ja, schön in so einem Chor, ne? Wie geht's euch? Sehr gut. Aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ich muss mal fragen, Lillemor ist ein toller Name, ist mir aufgefallen. Schwedisch. Also, aha. Aber du sprichst, kleine Mutter. Du sprichst Deutsch. Ja. Siehst aber nicht so aus. Finde ich eigentlich schon. Du siehst aus wie eine kleine Mutter? Nee, wie eine Schwede. Okay. Große Missverständnisse und deren wahre Bedeutung oder sowas. Gut, ihr wollt alle nach Sri Lanka, nehme ich an? Na klar. Wer möchte denn mit wem? Schweigen. Schweigen im Wald. Gibt es irgendwelche Wunschkandidaten oder so? Vielleicht. Na, Hauptsache eine Menge Spaß, ne? Genau. Und schönes Wetter. In welcher Richtung? In welcher Auf Richtung? Du willst dabei sein? Ja, und wie der gerne. Der Schiedsrichter sagt aus. Und wie gerne ich dabei sein würde. Oh, wirklich. War irgendjemand schon mal in Sri Lanka bei euch? Nein. Nö. Also ich will. Lillemor macht mich immer. Ich würde gerne in Sri Lanka dabei sein. Ja, das soll ich dir glauben. Ja. Also war noch keiner da? Nein. Okay, ein Traumreiseziel. Wir haben unseren Fragebogen schon ausgefüllt. Ne? Yvonne wertet den aus. Und was dabei rausgekommen ist, wer denn gleich nach Sri Lanka fährt, das erfahren wir nach der Werbung. Mit Spreequell natürlichem Mineralwasser zieht die neue Frische ins Regal. Hören wir mal rein. Wo wir wohl heute wieder landen werden? Also ich bestimmt wieder im Fitnessstudio. Die Boys brauchen jede Menge frische Mineralien. Boah! Und ich bei der schlanken Gabi. Die steht auf natürlich und 0,0 Kalorien. Ich gehe gleich im Kasten weg zu Charlie. Der mag mich als Spreequell-Medium ganz besonders, sonst. Spreequell. Viel Frische, viel Geschmack. Fährt der alte Lord fort, fährt der nur im Ford fort. In einem Ford vom Autohaus Lorenz, Buschkuckallee 43 am U-Bahnhof Grenzallee. Und in Buko, Johannisthaler Chaussee 416. So wie der Frühling. Natürlich, würzig, frisch. So schmeckt nur einer. Der Frühlingsquark von Milram. Sahnig frische Milch und würzige Gartenkräuter geben ihm seinen unnachahmlichen Geschmack. Milram Frühlingsquark. Den oder keinen. Natürlich. Das könnt ihr vergessen. Was? Aber kann ich vielleicht sonst noch etwas für Sie tun? Nogga dir ein. Nogga von Langnese. 7 und 13, so. Und bevor wir jetzt das Endergebnis bekannt geben, kann ich euch noch mal ein bisschen vorstellen. Martin, was machst du? Beruflich. Bitte? Oh, du hast. Warum ist da das Mikrofon nicht an? Weil du ein anderes hast. Ja, jetzt. Jetzt bin ich drauf, ja. Ja. Ich bin Polizeibeamter da. Schöner Beruf in Berlin. Ja, eigentlich schon, macht Spaß. Ja, aber ein bisschen gefährlich, oder nicht? Naja, aber du bist schon Danger Freak. Ja. Bist du auch einer von denen, die Strafzettel verteilen? Ja, auch. Oh, schade eigentlich. Okay. Wir sprechen uns dann nach der Sendung. Genau. Ja, schönen Dank auch. Du kennst unser Spiel dann für solche Situationen. Ja, du bekommst ein paar Turnschuhe deiner Wahl und wir Pfeil und Bogen und wir treffen uns um Lille Model habe ich da gelesen. Für irgendwas hast du schon für was Berühmtes Modell gestanden? Für irgendeine Werbung oder so? Nee, also für Zeitschriften öfter und Zeitungen halt und Modeschauen mache ich manchmal. Mhm. Okay. Demnächst bei Hertie. Ich wusste, dass da was Produkt war. Okay, okay. Und was machst du? Ich bin Computertechniker. Du kannst dieses Ding hier wieder reparieren. Hat mich heute Morgen schon wieder wahnsinnig gemacht, unser Redaktionscomputer, weil ich die Texte da nicht rauslesen kann. Kümmern wir uns gleich mal drum. Müssen wir sehen, ob es am Computer liegt, ne? Vielen Dank, ja. Ich bin auch eher der Loser als der User, da habt ihr recht. Roswitha, was machst du? Kaufmännische Angestellte. Jetzt haben wir schon einen Produktnamen, jetzt können wir den nächsten auch noch losschießen. Na, Automobilclub in Berlin, der größte. Okay, alles. Sie hat es nicht gesagt. Wow. Nein, nicht. Keine Werbung. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Hinten sitzt Glücksfee Yvonne bei euch im Rücken, aber trotzdem hat sie ein tolles Ergebnis, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Also zwei von euch werden jetzt eine Traumreise gewinnen. Yvonne, wie sieht's aus? Genau, das Beste haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, eine Woche Sri Lanka. Also, Sven hat zusammen mit Roswitha 18 Punkte. Ihr wisst ja, wer die meisten Gesamtpunkte hat, fliegt zusammen in Urlaub. Sven hat mit Lillemor 20 Gesamtpunkte. Martin und Roswitha haben nur 14. Das ist leider ziemlich wenig. Das wäre wahrscheinlich eh nichts geworden. Damit ist Roswitha sowieso schon aus dem Rennen. Denn Martin und Lillemor haben 24 Punkte und fliegen gemeinsam nach Sri Lanka. Ja! Hallo. Hey, die Freude ist groß. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Aber jetzt muss ich mich zunächst mal verabschieden von euch. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, danke. Nicht traurig sein. Es gibt also ein Liebesspiel als Trostpreis. Genau. No? Und in der nächsten Woche startet die nächste Aktion, Last Minute Urlaub, vielleicht habt ihr da ein bisschen Glück. No? Alles klar. So, und Roswitha, nee, Lillemor und Martin, die kommen ja schon durcheinander. Mhm. Ihr beide nach Sri Lanka, dass ihr mir sauber bleibt, ja? Die, jetzt hätte ich fast was gesagt mit Kokosnüssen, das lasse ich bleiben. Nein, würde mir nie einfallen, sowas. Also einen schönen Urlaub euch beiden. No? Danke. Wirklich Traumreise abgesahnt. Und ihr erzählt, wie es gewesen ist. Ne? Klar, wir kommen vorbei. Ja, knackebraun wahrscheinlich. Wisst ihr schon, wann? Ich schicke euch eine Karte. Ja. Nee. Jetzt frage ich doch nochmal, Einzel- oder Doppelzimmer, fragt Arno auch immer. Noch nicht entschieden? Jetzt müsste man mal sehen. Lillemor guckt jetzt Martin an, dass er den Daumen nicht zum Pfeilen benutzt. Das ist eigentlich alles. Okay. Ich glaube, das überlegen wir uns erstmal noch. Ne? Okay, mach das mal in aller Ruhe. Also, viel Spaß, vielen Dank fürs Kommen und bis bald. Danke. Tschüss. Guten Morgen. Berlin's Morgen-Crew, RTL. Good morning, to you. 16 Minuten nach 7, 7 Uhr 16, werktags zwischen 6 und 9, werden Sie bei uns gleich zweimal pro Stunde, 10 Minuten früher, auf den Punkt informiert. Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport. Wieder um 7.20 Uhr, hier die Schlagzeilen. Sarajevo, Gewalt explodiert, Regierungsumzug. Berlin muss auf 16 Bundesbehörden verzichten. Fall Honecker, Chile will jetzt auch schnelle Lösung. Und das Wetter heute in Berlin, 25 Grad, meist heiter, mehr dazu gleich. Nach Howard Jones und Two Souls. Other Paul Jones und Two Souls, 104.6 RTL. Eigentlich dachte ich bislang, in unserer Verwaltung herrscht Ordnung. Schließlich ist Ordnung für Mabel nicht nur das halbe, sondern direkt das ganze Leben. Aber das war wohl ein typischer Fall von, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Und warum, das erfahren wir in 20 Minuten. 7.20 Uhr, 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der... Uhr 30, genau, halb 8, 104.6 RTL, Offi und die Morgencrew, die offizielle RTL Berlin. Sommertemperatur 13 Grad, Höchsttemperatur heute 25 Grad, heute fast den ganzen Tag über sonnig, gegen Abend vielleicht ein paar Niederschläge, aber am Wochenende bleibt es so schön. Dafür sorgt unser Hoch, Bernd. Danke, Bernd. Precious people always tell me that's a step, a step too far. 36, 6 Minuten nach halb 8, 104.6 RTL, die Morgencrew an diesem Freitag. Dorothea Echte, Nachrichten, Yvonne Maler, Redaktion, Dirk Schiller, Verkehrssupport, Sunny Rocket, Gang Songs und Andi Gall und Christian Esler, Technik. Ich bin Offi und hier ist Blondie. Call Me und Blondie war das. 104.6 RTL auf ihr und die Morgencrew. Seit dem 9. September ist 104.6 RTL auf Sendung. Irgendwie haben wir uns schon immer mal alle gewundert darüber, dass uns kein einziger Hörer mal einen netten Brief schreibt. Und jetzt wissen wir endlich auch warum. Und dreimal dürfen Sie raten, wer schuld daran ist. Genau, Maple und Schrobinski, die beiden Gurkenköpfe. Was die beiden mit der Post anstellen, das erfahren Sie gleich nach der offiziellen RTL Berlin-Temperatur. 13 Grad im Moment, 25 Grad ist die Höchsttemperatur heute. Heute fast den ganzen Tag über sonnig. Gegen Abend kann es einzelne unbedeutende Niederschläge geben und auch am Wochenende bleibt es warm und heiter. Du hast auch noch keine Fanpost bekommen, ne? Nein. Ja, es ist wirklich ärgerlich, aber wir wissen warum. Möchtest du hören? Ja, bitte. Okay. Mepel und Schrobinski. Ein Leben für die Verwaltung. Und abheften. Neues aus dem Zimmer 1245. Herein! Morgen! Ah, Herr Kawinschke! Ab geht die Post! Was bringen Sie uns heute Feines? Die paar Briefe, ein Einschreiben mit Rückschein und hier... Ist schon wieder der Monat durch? Ja, ein Postsack mit der Fan... Fanbriefe! Fanpost! Eine Unterschrift! Geht klar, wo soll ich... Au, ich mach das! So. Alles klar, Wiederschauen! Das Übliche? Das Übliche. Der Alte war sowieso schon ziemlich ausgeleiert. Tauschen Sie ihn aus, den Alten können Sie ja, Den nehme ich mit nach Hause zum Üben. Ganz schönes Gewicht! Ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Ja, ja. So, er hängt. Ich fang an. Und noch einen linken Haken. Höher, höher. Gleich mit der rechten nachziehen. Ja, so ist gut. Sie haben das Auge des Tigers. Das ist ja wohl das Letzte, oder nicht? Spielen die Boxen mit unseren Fanbriefen, wie finde ich das? Wir gehen auch mal ins Zimmer 1245. Aber hallo, und boxen auch ein bisschen. Ja, spielen auch ein bisschen Boxen mit Maples Maple und Birne als Punching Ball. Flüchtigen Berliners und großer Service in Bild. Der neue Mietenspiegel, wie viel Sie für Ihre Wohnung zu viel zahlen. Bild, lesen, was los ist. Machen Sie auf mit Berlins Morgencrew auf 7.43 Uhr, 17 Minuten vor 804.6 RTL, gleich Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport. Die Schlagzeilen gibt's jetzt. Sarajevo-Gewalt explodiert. Regierungsumzug. Berlin muss auf 16 Bundesbehörden verzichten. Von Honecker, Chile will jetzt auch schnelle Lösung. Und das Wetter, 25 Grad, meist heiter. Mehr dazu gleich. Hold on my heart. Just hold on. That feeling, we both know we've been here before, we both know what can happen, hold on my heart, cause I'm looking over your shoulder. Show her how you feel. Hold on my heart. Throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart. Tell her to be patient, cause there has never been a time that I wanted something more. I will be. Terence, Little Sister, Terence Trent, Darby gleich, Kim Wilde und Love is Holy. Wenn Sie fit sind in Sachen Musik, können Sie bei uns in der nächsten Stunde 100 Mark gewinnen. Wir spielen die Schlacht der Geschlechter und zwar um 20 vor 9. Eine Minute, 104.6 RTL. Hier sind Offi und die Morgencrew an diesem Freitag und schon wieder ein Wochenende. Zwei Stück in dieser Woche schon davon. Wir präsentieren die größten Hits der 70er, 80er und 90er in dieser Stunde. Außerdem die Schlacht der Geschlechter um 20. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line. Just to be the next to be. Time for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who I'm Zusammen. 8:08, 104.6 RTL. Hier sind Offi und die Morgen Crew. Mit dem Tod von Marlene Dietrich bekam sie plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Die Premiere der Peter Zadek Revue, Der Blaue Engel. Sie fand gestern im Theater des Westens statt. Präsentiert von 104.6 RTL. Und nicht nur Berlins Lokalshow und Politprominenz war gekommen, um Ute Lemper als Lola zu sehen, sondern auch Showstars aus dem Rest der Republik. Und was der Clou des Abends war und was Ute Lemper zu der Revue sagt nach der offiziellen RTL Berlin-Temperatur. 15 Grad im Moment, Höchsttemperatur 25 Grad. Heute fast den ganzen Tag über sonnig, abends gebietsweise leichte Schauer möglich. Und mindestens bis Montag bleibt es heiter, trocken und warm. Die Kessler-Zwillinge bekamen aus München und Alfred Biolek aus Köln, um die von 104.6 RTL präsentierte Premiere von Der Blaue Engel zu erleben. Der Clou des Abends, naja, vielleicht der Clou, es hat auch ein bisschen für Aufregung gesorgt. Ute Lemper stand plötzlich nackt auf der Bühne. Ein Raunen ging durch die Menge hinter mir. Ich habe es gehört in der Reihe, sagten halt, ob das unbedingt sein muss. Vielleicht war es nur ein Premiere-Gag. Was sagt ihr dazu? Ich ja, also ich persönlich so... Fandst du es gut? Ich als Mann fand es ja mal ganz nett, aber ich weiß nicht, ob das auf so eine Bühne gehört. Klar, dass Ute Lemper nach dem Tod von Marlene Dietrich in der Rolle des Blauen Engels Lola unter einem besonders starken Druck stand, doch sie gab ihr Bestes. Ich gebe jeden Abend mein Bestes und ich liebe meinen Beruf und ich tue ganz viele Gefühle rein immer und egal ob Premiere ist oder nicht. Ich habe keine Lust, mich unter Druck zu setzen jetzt für ein Premierenpublikum. Ich versuche einfach das zu lieben, was ich mache in dem Moment. Es gibt sicherlich Probleme in der Inszenierung, was ich auch selbst sehr einsehe. Aber ich bin da leider nicht der Chef, ich leider nicht verantwortlich. Ich hätte es anders inszeniert. Ich hätte es nicht als Revue gemacht, sondern als Schauspiel mit Theater. Aber ich bin ja nicht der Regisseur. Also auch ein bisschen Kritik von der Hauptdarstellerin. Ich fand es trotzdem toll. Also ab heute Der Blaue Engel, immer im Theater des Westens. Und wie den Prominenten die Premiere von Der Blaue Engel gefallen hat, das erfahren Sie gleich in unseren Veranstaltungstipps. Bis jetzt das Goldbeeren-Quiz, wo jedes Kind eine Besichtigung der Haribo-Fabrik in Bonn gewinnen kann mit mir als Gastgeber oder als Trostpreis jede Menge Haribo ohne mich. Aber ist das ein Trost? Quiz. Teilnehmerkarten im Handel oder bei Haribo Bonn. 8:12. Was passiert heute in Berlin? Seit gestern bis September im Theater des Westens Der Blaue Engel mit Ute Lemper in der Hauptrolle, präsentiert von 104.6 RTL. Gestern fand die offizielle Premiere statt. Prominente beginnen ebenfalls um 20 Uhr. Im Quasimodo noch bis Sonntag Hermann Broad and His Wild Romance beginnen jeweils um 22 Uhr. Wahnsinns-Entertainer Helge Schneider im Cartier ab 20 Uhr und zum ersten Mal mit drahtlosem Mikrofon. Guten Morgen, wünscht die RTL Morning Crew. Also, da hört das dann also auf. 8:15 haben wir mittlerweile. Gleich Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport. Die Themen in den Nachrichten. Sarajevo, Gewalt explodiert. Regierungsumzug. Berlin muss auf 16 Bundesbehörden verzichten. Von Honecker, Chile will jetzt auch schnelle Lösung. Und das Wetter, 25 Grad. Meist heiter, mehr dazu gleich. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. 18 Minuten nach 8, 8 und 18, 104.6 RTL. Hier sind Offi und die Morgencrew. Und das hier ist Ten Sharp. Yo. Fleetwood Mac, you can go your own way, 3 Minuten nach 9, 8.33 Uhr. So 34 mittlerweile 104.6 RTL auf ihr und die Morgencrew. Sensation in Monaco. Prinzessin Stephanie ist schwanger. Die 27-Jährige erwartet im November ihr erstes Baby. Nach Informationen der italienischen Zeitschrift Oggi ist der Vater des Kindes ein Mitglied der Leibgarde der monegassischen Fürstenfamilie. Das sind doch die mit den langen Lanzen, oder? Offi! Thank you. Bye. we're going to change your minds. This is no second thought. This is for all. 42 104.6 RTL Offi und die Morgencrew. Schnell genug oder nicht schnell genug, das ist die Frage. Wir spielen die Schlacht der Geschlechter. Eine Hörerin und ein Hörer treten gegeneinander an und versuchen so schnell wie möglich einen Musiktitel zu erkennen. Es geht um 100 Mark, haben oder nicht haben. Das ist hier der Preis. Jetzt aber zunächst mal die offizielle RTL Berlin Temperatur. 15 Grad im Moment, Höchsttemperatur heute 25 Grad. Fast den ganzen Tag über sonnig, abends gebietsweise leichte Schauer möglich und mindestens bis Montag bleibt's heiter, trocken und warm. Unser Telefonduell jetzt mit Annette Harnisch aus Kreuzberg, 26 Jahre, Hausfrau und Mutter eines dreijährigen Sohnes, und Andreas Nickel, 28, Speditionskaufmann aus Tempelhof. Guten Morgen, ihr beiden. Moin. Alles klar? Ja. Bearbeitet ihr beide heute? Ja. Also Annette nicht und der Andreas, ja, hast du nicht freigenommen, diesen Lückenfreitag? Nee, das ist nicht möglich. Okay, gut, aber 100 Mark könnt ihr beide gebrauchen. Ja. So, kurz vorm Wochenende, alles klar. Ihr kennt das Spiel, ich habe in meinem CD-Player eine CD liegen, ein natürlich aktueller Hit, ist nicht besonders schwer zu erkennen, aber mit ein bisschen Aufregung und in der Kürze der Zeit nicht ganz einfach natürlich. Ihr könnt euch jetzt sekundenmäßig gegenseitig unterbieten, das heißt, ich frage zunächst mal die Annette. Was glaubst du, Annette, in welcher Zeit erkennst du unseren Titel? Eine Sekundenzahl brauche ich jetzt von dir. Ich würde sagen 20 Sekunden. Okay, dann frage ich den Andreas, ob er das unterbieten möchte oder Annette die Chance gibt, 20 Sekunden lang zu raten. Biete 15. 15 bietet Andreas. Annette, was 14. Hast du? 14. Halbe Sekunden haben wir nicht, sage ich dir direkt. Andreas. Ich biete 12. 12 Sekunden sind geboten. Dann biete ich 11. 11 Sekunden sind geboten zum ersten. Lass machen. Okay, also Annette, du hast jetzt 11 Sekunden Zeit, diesen Titel zu erkennen. Okay. Erkennst du ihn innerhalb dieser Zeit, geht ein Honey nach Kreuzberg. Wenn nicht, geht er nach Tempelhof. Alles klar? Ja. 11 Sekunden lang. Dein Hit, Annette. Hey! Hey. Super! Wow! Wie viele Sekunden waren das, Offi? Ich glaube, so schnell hatten wir es noch nicht. Das waren ganze 4 Sekunden. Ich hatte es im Urin. Super, Annette. Toll. Nicht schlecht. Andreas, du musst dich geschlagen geben. Alles klar. Gegen so viel Musikwissen kann man nicht ankommen. Das ist richtig. Gut, Andreas, ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Mitspielen. Alles klar. Und Annette, an dich geht ein Honey. Wunderbar, den kann ich gut gebrauchen. Alles klar. Ne? Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke. Und danke fürs Mitmachen. Ciao. So, tschüss. Die neue Vanilla Nut. Lockerleichte Vanillecreme mit Haselnussstückchen in zarter Milka Alpenmilchschokolade. Die neue Milka Lila Pause Vanilla Nut. Schon probiert? Die Pausen sind lila. Die Crew am Morgen. 8:47, 13 Minuten vor 9, gleich Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale die Themen in den Nachrichten, lieber. Sarajevo-Gewalt explodiert. Regierungsumzug. Berlin muss auf 16 Bundesbehörden verzichten. Von Honecker, Chile will jetzt auch schnelle Lösung. Und das Wetter: 25 Grad, meist halte Meldung zu nach Zuckerro und Randy Crawford. Where do I go? snowfields of white. Diamante. Ohne sie läuft hier gar nichts und wenn, dann nur schief. Was? Ja, steht hier. Ab 9 Uhr Yvonne mit 3 neuen Stunden und mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Außerdem finde ich, das ist eine ganz nette Aussage so im Großen und Ganzen. Wieso? Hier, ja, ohne sie läuft hier gar nichts und wenn, dann läuft's nur schief. Wenn du nicht da bist. Ach so, naja, okay. Ich hätte natürlich auch sagen können, gleich kommt die Truller wieder von 9 bis 12. wenn dir das lieber ist, ich meine, kein Problem. Schon okay, Offi. Ah, okay. Also von 9 bis 12 Yvonne. 8.52 Uhr, 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Das ist der Minol und kommen Sie gut zur Arbeit. Minol und gute Fahrt. Damit 8.56 Uhr, Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport wieder um 9.50 Uhr. 9:03, das Wochenende steht vor der Tür. Viele werden wahrscheinlich heute gar nicht gearbeitet haben und alle die, die gearbeitet haben oder jetzt noch bei der Arbeit sind, natürlich bis wahrscheinlich 15 oder 17 Uhr an so einem Freitag. Haltet durch, mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er schaffen wir auch noch die restlichen Stunden. Gleich geht's weiter mit Yvonne. Und wer war heute für diese Sendung verantwortlich? Wer hat mitgemacht? Dorothea, echte Nachrichten. Dirk Stiller, RTL Verkehrsreport. Andreas Jansen war als rasender Reporter bei der Premiere von der 104.6 RTL präsentierten Revue Der Blaue Engel dabei. Sonny Rocket Gag Songs, Kenny Mabel, Herr Mabel. Und Christian Häsler und Andi Galt. Technik Yvonne Malak und Rüdiger Kreklau. Redaktion Lillemor Mallau und Martin Hallmann haben den letzten Turteltrip von Unger Flugreisen gewonnen. Die beiden verbringen einen einwöchigen Traumurlaub auf Sri Lanka. Neid, Neid, Neid. Viel Spaß den beiden. Und Annette Harnisch aus Kreuzberg hat die Schlacht der Geschlechter für das weibliche Geschlecht entschieden und damit einen Honig gewonnen. Verdammt souverän hat sie das gemacht. Das waren diejenigen, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Einen ganz wichtigen haben wir aber noch vergessen. Ja? Und zwar Bernd. Weil Bernd hat nämlich das Wetter heute gemacht. Ah ja. Warum also haben... Ja. Bitte? Schon wieder ein Hoch mit männlichem Namen, aber naja. Die Diskussion hatten wir ja schon mal. Regen wir uns nicht drüber auf. Ja, also trotzdem, wir danken Bernd für das schöne Wetter, das schöne Hoch. Ich bin Offi und die Crew sagt bye, bye, bye. Am Montag übrigens wieder mit Arno. Tschüss.